Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, wir sind heute beim drittletzten Unterricht. Das bedeutet, noch zwei Unterrichte nach diesem Unterricht und dann haben wir das Buch abgeschlossen. Möge Allah azza wa jal uns den vollständigen Lohn dafür schreiben. Das Thema heute, liebe Geschwister, ist, wer waren die Besten unter den Sahaba radiyallahu anhum wa arzahum und wem gehörte das rechtmäßige Khalifat, die Führerschaft in der Nation von Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wer sind im Allgemeinen die besten Sahaba im Gesamten? Und das ist die Frage 208 im Buch 200 Fragen zur islamischen Aqida. Die besten, liebe Geschwister, im Gesamten von allen Sahaba sind die Muhajirun. Das sind die Auswanderer. Und das waren die ersten, die den Islam angenommen haben. Und ihr müsst euch vorstellen, dass Leute in einer Zeit den Islam angenommen haben, wo der Islam bekriegt wurde oder wo der Islam stark war. Hä? Wo er bekriegt worden ist. Wo der Islam bekriegt worden ist. Er wurde so stark bekämpft, der Islam, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einigen der glanzvollen Sahaba radiyallahu anhum gesagt hat, wartet ab, bis ich den Islam öffentlich mache, denn wir sind in einer Zeit, wo er es nicht aushält, mit uns zusammen zu sein. Warum? Aufgrund der Prüfung, die diesen Leuten widerfahren ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde Zeuge in dieser Zeit, wie die Sahaba radiallahu anhum vor seinen eigenen Augen getötet wurden. Und er musste dabei zusehen, denn in dieser Zeit waren sie nur ein paar gezählte Menschen. Sie waren nicht in der Lage, die Kuffar zu bekämpfen, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er kam manchmal an Sahaba vorbei, wie Yasir, den Vater von Ammar ibn Yasir. Und er sah mit seinen eigenen Augen, wie diese Leute, diese Verbrecher, diese Kuffar, und bis zur heutigen Zeit machen sie das immer noch, dass sie die Muslime einfach nur töten, weil sie Muslime sind. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَيْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهِ. Tötet ihr nur einen Menschen, weil er sagt, mein Herr ist Allah subhanahu wa ta'ala. Bis zur heutigen Zeit finden wir das vor. Was denkt ihr, warum die Kuffar die Muslime töten? Weil sie sagen, mein Herr ist Allah. Sie lieben sie nicht für ihren Glauben. Sie hassen an uns, dass wir gläubig sind. Denn ihr solltet wissen, liebe Geschwister, die Kuffar, die Glaubensverweigerer, sie können nicht neben tugendhaften Menschen, neben gläubigen Menschen leben. Und so haben sie immer die Propheten verjagt aus ihren Städten. Sie haben sie getötet, wenn sie etwas gesagt haben, was nicht mit den Gelüsten der Kuffar übereingestimmt hat. Das war immer in der Geschichte so gewesen. Und es war auch mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht anders. Sie haben ihn Lügner bezeichnet. Sie haben ihn als Lügner bezeichnet, als einen Verrückten. Warum? Um den Menschen zu zeigen, das ist ein Irregehender. Mit dem braucht ihr gar nicht in Kontakt zu kommen, denn jeder Kontakt mit dieser Person ist ein verlustreicher Kontakt. Aber sie haben vergessen, jeder Kontakt mit dieser Person war Gewinn für die Person oder nicht. Ey Wallah, das war seine Eintrittskarte in das Paradies. Und das wollten sie natürlich verheimlichen, liebe Geschwister, wie auch in der heutigen Zeit. Deswegen seht ihr, dass sie den Islam, die praktizierenden Muslime als Extremisten, als Islamisten bezeichnen. Dass sie den Koran als gefährliches Buch bezeichnen. Warum? Damit die Leute sich von diesem Weg des Islam distanzieren. Aber sie vergessen eine Sache. Immer wieder kommen Leute zum Islam, ganz gleich, was sie tun. Und das ist die Huld von Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Und hier haben wir gesehen, in dieser ersten Phase der Dawah war es sehr schwer für die Muslime, dass sie die anderen zu diesem Weg rufen konnten. Sie mussten damit rechnen, dass sie getötet wurden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sah den Vater Yasir vor sich, er wurde gequält. Und er sagte nur zu ihm, Sabran ala Yasir, Sabran ala Yasir, Geduld, o Vater von Yasir. Er sagte zu ihm, فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةِ. So wisset, euer Treffpunkt, du mit deiner Familie, die getötet wurde, ist das Paradies. Allahu Akbar. Stellt euch vor, du bist kurz davor, umgebracht zu werden. Und du weißt, dieser Tod, der dich jetzt erwartet, ist ein schmerzhafter Tod. Aber du weißt auch gleichzeitig, dass wenn du tot bist, deine Heimstätte, wo ist das? Paradies. Wirst du den Tod leichter in Kauf nehmen als sonst? Ey Wallah. Wenn ich euch allen jetzt sage, wenn ihr jetzt stirbt und wisset, ihr sollt jetzt abgeknallt werden. Und da steht einer schon mit einer Pistole und er ist schon am Abzug. Wisse, du kommst danach in das Paradies. Welche Kugel soll dir da noch Schmerzen verursachen? Und das war die schöne Botschaft, die der Prophet Muhammad s.a.w. diesen großartigen Sahaba gegeben hat. Und sie sind in das Paradies gekommen. Sie sind in das Paradies gekommen, weil das ein Versprechen von Allah azza wa jal demjenigen ist, der auch bestimmen kann, ob jemand in das Paradies oder in das Höllenfeuer kommt. Die Muhajirun sind die Ersten, die den Islam angenommen haben. Die Auswanderer, sie haben praktisch alles an Qualen, an Schmerzen, an Situationen durchlebt, liebe Geschwister, die man nur durchleben konnte in dieser Zeit. Deswegen sind sie die Besten. Heißt es, es gibt keine anderen Guten, doch danach kommen die Ansar, radiallahu anhum wa ardahum. Die Ansar, sie waren in Al-Madina, in der Stadt Medina. Aber vorher waren die Muslime wo? In welcher Stadt? In Mekka, liebe Geschwister. Und dort, sogar in Mekka, gab es keine Heuchler. Es gab keine Heuchler in Mekka. Warum? Ein Heuchler wird eine schwere Situation mitmachen? Natürlich nicht. Ein Heuchler wird nur dann irgendwo mitmachen, wenn die Situation für ihn aussichtsreich erscheint. Er bekommt etwas, er profitiert von etwas. Aber in der ersten Zeit, wo haben die Leute von irgendetwas profitiert? Wallahi, sie haben von gar nichts profitiert. Sie wurden nur gequält und getötet. Deswegen gab es in dieser Zeit keine Heuchler. Aber in Al-Madina gab es dann die Heuchler, liebe Geschwister. Al-Ansar, dieser großartige Stamm, er war in Al-Madina und sie haben alles vorbereitet für das Treffen der Muhajirun. Als die Muhajirun zu ihnen gekommen sind, liebe Geschwister, dann haben sie sie mit offenem Herzen empfangen. Sie haben sie geliebt von Anfang an. Warum? Weil die Liebe auf der Bruderschaft bei uns im Islam beruht und nicht auf Nationalitäten. Wie Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Allah Azza wa Jal, er hat, liebe Geschwister, den Iman, den Glauben mit der Bruderschaft verbunden. Alle anderen Leute, die sich zusammenschließen, aus irgendeinen anderen Gründen, aus irgendwelchen Gründen, sie werden niemals einen festen Bund, eine feste Jama'a, eine feste Gemeinschaft sein. Aber die Muslime sind wahrhaftig eine feste Jama'a, liebe Geschwister. Wallahi, du kommst manchmal in einer Moschee, du siehst einen Bruder zum ersten Mal, aber du liebst ihn sofort für Allah. Ist das nicht so? Das ist nur im Islam. Wo gibt es so etwas, liebe Geschwister, außer im Islam? Und das ist ein beispielsloses, das ist etwas Beispielsloses in der Geschichte. Sogar wissen wir aus einer authentischen Überlieferung. Und würde sie nicht im authentischsten Buch stehen nach dem Koran, dann würden wir da tatsächlich an dieser Geschichte zweifeln, liebe Geschwister. Einmal kam Abdurrahman ibn Auf, radiallahu an. Allah Azza wa Jal hat ihn später mit viel List gesegnet. Abdurrahman ibn Auf, er war einer der reichsten unter den Sahaba, radiallahu anhum. Er sagte, wann auch immer ich einen Stein hochgehoben habe, so habe ich Rizq darunter gefunden. So habe ich Versorgung unter diesem Stein gefunden. Allah Azza wa Jal hat ihm viel gegeben. Aber zu dieser Situation, in dieser Situation war er sehr arm gewesen. Er kam zu Sa'd. Und Sa'd, er sagte, ich war einer der reichsten unter den Ansar. Ich war einer der reichsten unter den Ansar. Das bedeutet, wenn er einer der reichsten war, dann hat er etwas Kleingeld übrig gehabt, liebe Geschwister. Und Abdurrahman ibn Auf, er sagte zu ihm, Assalamu alaikum, mein Bruder. Und sie kannten sich nicht. Sa'd sagte, das war in einer Zeit, wo wir uns getroffen haben, wo der Prophet Muhammad s.a.w. zwischen den verschiedenen Stämmen miteinander verbrüdert hat. Aufgrund des Glaubens, liebe Geschwister. Dann kommt irgendeine fremde Person, überlegt mal. Abdurrahman ibn Auf, er kommt zu Sa'd. Sie sehen sich zum ersten Mal. Sa'd sagte, ich war einer der reichsten unter den Ansar. Was hat er Abdurrahman ibn Auf angeboten, den er zum ersten Mal gesehen hat? Er sagte zu ihm, ich werde dir die Hälfte meines Vermögens geben. Subhanallah al-Azim. Er sieht ihn zum ersten Mal. Er kannte ihn vorher nicht. Würdet ihr irgendjemand, den ihr zum ersten Mal begegnet, seid ehrlich, die Hälfte eures Vermögens geben? Vielleicht die Hälfte der Schulden? Aber die Hälfte des Vermögens wäre keiner von uns bereit, ihm das zu geben. Lasst uns ehrlich sein, ihr Geschwister. Aber hier sehen wir, zu welch großartigen Taten Allah Azza wa Jal diese Leute verleitet hat. Warum? Weil ihre Herzen sauber waren. Ihre Herzen waren empfänglich für den Islam. Er sagt zu ihm, ich gebe dir die Hälfte meines Vermögens. Und noch mehr, Saad hatte zwei Frauen gehabt. Er sagte zu ihm, ich werde mich von einer Frau von mir scheiden lassen. Such dir eine aus und wenn ihre Wartezeit vorbei ist, dann kannst du sie heiraten. Allah. Bitte zeigt mir ein eben solches Beispiel in der Geschichte der Menschheit. Wo findet ihr so ein Beispiel? Nirgendwo, liebe Geschwister. Aber schaut mal auch, diese Leute, diese Sahaba radiallahu anhum, die einzig und allein auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut haben. Natürlich, ihr müsst euch vorstellen, du bist arm, du kennst niemanden in einer Stadt. Da kommt einer und sagt dir, hier hast du 2 Millionen. Wirst du Nein sagen? Aber was hat Abdurrahman ibn Auf gesagt? Er sagte, Barakallahu fi, wa Barakallahu fi mali. Möge Allah dich segnen und auch deinen Besitz segnen. Ich möchte nichts von dir. Zeig mir nur, wo der Markt ist. Vertrauen auf Allah. Hä? Vertrauen auf Allah. Er wusste, sein Rizq ist bei Allah Azza wa Jalla geschrieben. Und er hat sich nicht geirrt. Abdurrahman ibn Auf wurde einer der reichsten Menschen. Warum? Und wir, subhanallah al-Azim, schaut mal, wie wir Angst haben um unser Rizq. Einer zieht um in eine andere Stadt. Er sagt, ach, was wird dann passieren? Ja, dasselbe, was auch die letzten 30 Jahre passiert ist. Allah hat dich doch versorgt, oder? Warum? Warum haben wir so eine Angst davor? Warum vertrauen wir auf Allah Azza wa Jal nicht, wo Allah uns versprochen hat? Wallahi al-Azim, dass er uns immer versorgen wird. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Es gibt kein einziges Lebewesen auf dieser Welt, sagt Allah, dessen Versorgung nicht Allah obliegt. Wer versorgt es, dieses Lebewesen? Allah subhanahu wa ta'ala. Sag mir bitte, wer dich versorgt? Dein Arbeitgeber? Dein Arbeitgeber wird selber von Allah versorgt. Und Allah ist derjenige, der versorgt, liebe Geschwister. Welcher reiche König könnte allen Geschöpfen, die auf der Welt existieren, nur eine einzige Mahlzeit garantieren? Gibt es einen König, der dieses könnte? Niemals. Denn es gibt Milliarden von Geschöpfen. Unzählbar sind sie, liebe Geschwister. Aber Allah Azza wa Jal, er versorgt seine Geschöpfe zu jeder Zeit. Deswegen, wer die Hijra macht, wer auswandert aus diesem Land, liebe Geschwister, möge Allah uns die Auswanderung ermöglichen, der soll keine Angst haben. So wie Allah dich hier versorgt, wird er dich in Ägypten versorgen, wird er dich in Saudi-Arabien versorgen. Wo auch immer du hingehst, dein Rizq ist bereit, aber es reicht nicht, dass du im Wohnzimmer sitzt und auf einem Stuhl sitzt oder auf einem Sessel sitzt und sagst, ja Allah, lass es Gold und Silber regnen. Nein, sondern du musst auch was dafür tun. Und wenn du dich bewegst, dann hast du die Mittel geschaffen. Und dann wird Allah Azza wa Jal dich auch versorgen. Wie Abdurrahman ibn Auf gesagt hat, zeig mir nur, wo der Markt ist. Dann ist er zum Markt gegangen und er hat angefangen, Tijara zu machen. Und Allah Azza wa Jal hat manche Leute in der Tat, liebe Geschwister, gesegnet mit dem, was sie von ihm subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Nochmal, wer waren die besten Sahaba? Das sind die Muhajiru, danach die Al-Ansar. Dann, liebe Geschwister, die Leute von Ahlu Badr. Die Leute von Badr. Und das sind diejenigen von Sahaba radiallahu anhum, die waren diejenigen, die den ersten Kampf gegen die Feinde Allahs in der islamischen Geschichte bestritten haben. Sie haben gegen die Feinde Allahs gekämpft. 314 Gläubige gegen 1000 Kuffar. Und Allah hat ihnen Soldaten, den Gläubigen, entsandt, von wo die Kuffar nicht damit gerechnet haben. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Niemand kennt die Soldaten Allahs außer er, subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er einmal, liebe Geschwister, auf der Nachtreise von Isra und Mi'raj gewesen ist, da hat er ein Haus gesehen. Das Haus, da gingen jeden Tag 70.000 Engel herein und sie kommen nicht mehr heraus aus diesem Haus bis Yawm al-Qiyamah. Jeden Tag 70.000 Engel. Allahu Akbar. Schaut mal, wie hieß dieses Haus, wer weiß das? Kennt einer dieses Haus? Bayt al-Ma'mur. So hieß das. Man sagt, dieses Haus ist nach dem Ebenbild der Kaaba gebaut. Man sagt, dieses Haus ist nach dem Ebenbild der Kaaba gebaut, liebe Geschwister. 70.000 Engel gingen jeden Tag herein in dieses Haus und sie kommen nicht mehr heraus bis Yawm al-Qiyamah. Willst du zählen? Oder sagst du einfach, Allah ist der König. Allah, subhanahu wa ta'ala, er ist der König, liebe Geschwister. Allah azza wa jal entsandte Engel. Engel, die mit den Muslimen gekämpft haben gegen die Feinde Allahs. Und sie haben sie vernichtet. Vernichtet. Ja, kann Allah uns nicht heute auch Engel schicken? Doch. Aber Allah wartet darauf, bis wir was werden? Hä? Bis wir gläubig werden. Wallahi, Allah hat den Sieg uns versprochen. Schaut mal, wie viele von diesen Feinden Allahs, von diesen Kuffar, die Muslime in den heutigen Zeiten, liebe Geschwister, demütigen, erniedrigen und sie töten. Wir können die Zahl überhaupt nicht mehr erfassen. Aber all das passiert, weil wir die Religion gut praktizieren oder gar nicht mehr praktizieren. Ne? Gar nicht mehr praktizieren, weil Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah, er wird niemals den Zustand eines Volkes ändern, bis sie das ändern, was in ihnen ist. Solange wir nicht bereit sind, uns zu ändern, wird Allah Azza wa Jalla uns auch nicht den Sieg geben. Aber der Sieg ist bereit. Allah subhanahu wa ta'ala erwartet nur darauf, uns den Sieg zu geben. Allah sagt uns im Koran, und wer spricht wahrhaftigere Worte als Allah azza wa jal, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Und es ist eine Pflicht für uns, den Gläubigen zu helfen. Allah wartet nur mit dem Sieg. Aber wenn wir uns nicht ändern, liebe Geschwister, dann werden wir immer in Schmach leben, bis Allah Azza wa Jal ein neues Volk herbeiholt, die tatsächlich gläubig sind, und Allah wird ihnen den Sieg geben und nicht uns. Wo ist dein Anteil, lieber Bruder und liebe Schwester? Und wir sehen das, unsere heutige Generation, subhanallah al-azim, die sind mit allem beschäftigt, außer diese Botschaft zu verbreiten. Und wir sollten eine Sache verstehen. Liebst du für dich, dass du den Islam angenommen hast? Dass Allah Azza wa Jal dich recht geleitet hat? Dass Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Tür geöffnet hat zum Paradies? Warum liebst du das nicht für andere? Warum? Ich frage dich, lieber Bruder und liebe Schwester, warum liebst du das nicht für andere? Warum ist deine Hauptbeschäftigung etwas anderes als Allah subhanahu wa ta'ala? Und wenn wir, wallahi al-azim, liebe Geschwister, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala mit jeder Faser unseres Herzens lieben, dann werden wir niemals zulassen, dass eine Seele verloren gehen soll. Wir wollen nicht, dass die Seelen verloren gehen. Wir wollen, dass sie ins Paradies kommen. Und trotz, schaut mal, dass sie uns beschimpfen. Und trotz, dass sie uns töten. Und uns, liebe Geschwister, in den Medien schlecht darstellen. Trotzdem sagen wir bleiben gerecht. Das ist der Islam. Und deswegen hassen sie uns umso mehr, weil wir umso gerechter werden, wenn sie auch uns erniedrigen und uns Schlechtes antun. Aber zum Schluss sagen wir, wallahi, der Todesengel wird kommen. Und dann werden wir sehen, wer die frohe Botschaft bekommt und wer nicht. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqam. Wahrlich diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und daraufhin standhaft bleiben, sie gehen nicht den krummen Weg, liebe Geschwister. Und viele Muslime wollen heutzutage betrügen. Er will nicht den geraden Weg gehen. Er will sich seinen eigenen Weg stricken, basteln, wie er in das Paradies kommt. Dabei hat er den besten Menschen entsandt bekommen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihm beigebracht, welcher Weg der richtige ist. Aber was macht er? Er will einen krummen Weg bestreiten. Er will seinen Gelüsten folgen und trotzdem so in das Paradies kommen. Ist das möglich? Wallahi, das ist nicht möglich. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Das ist mein Weg, ein gerader Weg, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viele Wege gibt es denn? Einen einzigen. Und wer hat ihn dir vorgelegt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du brauchst dir nicht deinen eigenen Weg zu stricken. Lieber Bruder, du musst wissen, dass das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dir gesagt hat, du musst das umsetzen. Wenn du ein Gläubiger sein möchtest, du musst das umsetzen. Sieh aus wie ein Muslim, äußerlich. Und sei auch innerlich wie ein Muslim. Und du, Schwester, lass heute, ab heute deine Röcke zu Hause, deine kurzen Röcke und deine Leggings und was auch immer du anziehst, all diese Klamotten, die du hast, sie erzürnen Allah subhanahu wa ta'ala. Sie rufen den Zorn Allahs auf dich hervor, denn er sieht dich, wie halbnackt du draußen herumläufst und dass die Männer dich begehren, und du liebst es auch noch, dass die Männer dich im Haram begehren. Lass endlich diese Dinge zu Hause und ändere dich zu einer tugendhaften Muslima, zu einer, die eine Nachfolgerin von Aisha ist. von Khadija ist, von Salama ist, das waren die besten Frauen. Nimm dir an ihnen ein Beispiel und wisse, diese Frauen waren tugendhaft und wurden respektiert. Und wisse, dass jede Frau, die sich billig verkauft, Wallahi, die hat keinen Respekt bei den Männern. Egal wie verdorben der Mann selber ist. Wie verdorben der Mann selber ist. Er sieht dich als ein billiges Stück Fleisch. Er ist selber billig, aber er sieht dich umso billiger in seinen Augen. Deswegen lasse diesen Weg und bestreite den guten Weg, den Weg, den Allah Azza wa Jal für dich vorgezeichnet hat. Dann werden wir sehen, wenn wir uns ändern, ab heute, ab sofort, liebe Geschwister, und jede Änderung, die wir heute, inshallah ta'ala, vornehmen, wird unseren Geschwistern in aller Welt auch zugutekommen. Weil wenn wir Allah bitten, wird unser Dua dann umso mehr erhört, wenn wir Gutes tun, Antwort. Ja, aber solange wir in einem Zustand sind, wo wir selber unsere Gebete vernachlässigen, wo wir nichts Gutes tun, liebe Geschwister, wo wir die Menschen einfach nur beeindrucken wollen, was soll der Dua da von uns zählen? Was soll das Bittgebet zählen, wenn wir sagen, ja Allah, helfe den Muslimen? Du musst erstmal dich reinigen, dass du ein Dua machen kannst, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Dua von dir annimmt. Möge Allah azza wa jal uns recht leiten. Allah azza wa jal hat den Leuten in Badr geholfen. 314 Leute kämpften gegen 1000 Kuffar, aber die Engel waren an ihrer Seite und die Engel, sie schlugen die Köpfe von den Kuffar ab. Einige Sahaba haben berichtet, wir haben nur gesehen, wie Köpfe gerollt sind. Aber wir haben niemanden gesehen. Allahu Akbar. Stellt euch vor, liebe Geschwister, welch großartige Soldaten Allah Azza wa Jal zu diesen gewaltigen Sahaba geschickt hat. Und die Besten, diejenigen, die in der Schlacht von Badr gekämpft haben, Allah Azza wa Jal hat zu ihnen gesagt, قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Ich habe euch bereits vergeben, o ihr Leute von Badr. Das heißt, macht, was ihr wollt, اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. Macht, was ihr wollt. Wusste Allah, wie sie weiter im Leben vorangehen werden? Antwort, natürlich. Er wusste, dass sie nicht das Schlechte machen werden. Macht, was ihr wollt. Und sie haben noch Besseres gemacht als vorher. Sie haben noch Besseres gemacht als vorher. Stell dir vor, jemand gibt dir das Versprechen, du bist im Paradies. Wie werden deine letzten Tage sein? Mit Anbetung? Sag mir bitte, mit Anbetung? Ja oder nein? Nein. Du wirst als erstes ein One-Way-Ticket buchen in die Malediven und da wirst du alles tun, was du tun willst, richtig? Guck mal, aber die Sahaba waren anders. Als Allah Azza wa Jal ihnen das Zeugnis gegeben hat, dass sie die Besten sind und dass Allah Azza wa Jal ihnen bereits vergeben hat, dann sind sie noch besser geworden als vorher. Allahu Akbar. Das, weil sie die besten Menschen nach den Propheten waren, liebe Geschwister. Und danach, nach den Leuten von Ahlul Badr, sind die Leute von Ahlul Uhud. Das sind die, die waren in der zweiten Schlacht der islamischen Geschichte dabei gewesen. Ebenfalls großartige Gefährten. Viele, die dort den Koran auswendig hatten, wurden, liebe Geschwister, in dieser Schlacht getötet. Große Teile auswendig hatten vom Koran, wurden in dieser Schlacht getötet. Aber sie sind nicht traurig. Sie werden jetzt versorgt bei ihrem Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Und glaube nicht, dass diejenigen, die auf dem Wege Allahs Azza wa Jal gestorben sind, dass sie tot sind. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt von Allah Azza wa Jal. Sie sind in Form von grünen Vögeln im Paradies und fliegen umher. Und Allah Azza wa Jal, er wird sie versorgen, denn er ist der Versorger aller Geschöpfe, liebe Geschwister. Möge Allah Azza wa Jal uns mit dem besten Ende sterben lassen. Natürlich, wir lieben die am meisten, die Allah am meisten liebt. Und wir lieben die am meisten, die der Prophet Muhammad s.a.w. am meisten liebt. Und deswegen, liebe Geschwister, sollten wir eine Grundregel lernen im Islam. Je mehr Allah eine Person liebt, desto mehr lieben wir die Person. Eine Frage. Wenn Allah azza wa jal den Gesandten Muhammad, sagt sallallahu alaihi wa sallam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam nicht so eine außerordentliche Stellung gegeben hätte, hätten wir sie ihm gegeben? Antwort? Nein. Das heißt, unsere immense Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass wir ihn mehr lieben, ey Allah, als unsere Väter und als unsere Mütter und als unsere Geschwister, das ist nur wegen der Liebe Allahs zu ihm. Und so ist das in unserer Religion. Je mehr Allah eine Person liebt, desto mehr lieben wir diese Person. Und je mehr Allah Azza wa Jal eine Person hasst, desto mehr hassen wir die Person. Und wir hassen diese Person abgrundtief, weil Allah sie hasst. Das ist unsere Religion. Und so haben wir unsere Religion gelernt. Und derjenige, der liebt, was Allah liebt, und der hasst, was Allah hasst, er hat den stärksten Knoten im Iman, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Der hat den stärksten Glauben. Eine Frage, liebst du, was Allah liebt, und verabscheust du, was Allah verabscheut? Subhanallah al-Azim. Wir leben in einer Zeit, wo wir lieben, was Allah hasst, und wo wir hassen, was Allah liebt. Wir hassen das Gebet, Allah liebt es. Wir hassen, dass wir fasten, Allah liebt dieses. Wir lieben es, Zina zu machen, Allah ist zornig darüber, wenn wir Zina machen. Wir lieben es, Alkohol zu trinken, Allah ist zornig darüber. Wir lieben es, vor Clip-Videos zu sitzen, Musikvideos zu sitzen und uns diese halbverrückten Leute anzuschauen, die, wal'iyadu billah, weniger Verstand haben als Affen, liebe Geschwister. Wir lieben das, vor diesem Fernseher zu sitzen. Allah aber, er liebt das nicht. Du musst deine Liebe in Richtung Allah steuern und dein Hass in Richtung Allah steuern. Ansonsten wirst du niemals unter den Erfolgreichen zählen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, damit wir auch verstehen, liebe Geschwister, das ist der Beweis in Surah Al-Hadid, dass wir diejenigen am meisten lieben, die Allah Azza wa Jal am meisten liebt. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Nicht gleich sind diejenigen von euch, die vor dem Sieg gespendet haben und gekämpft haben vor dem Sieg. Das bedeutet, die waren die Ersten. Diesen haben wir eine höhere Rangstufe als diejenigen gegeben, die erst nachher gespendet und gekämpft haben. Allah aber hat allen das Beste versprochen. Und Allah weiß, was ihr tut. Subhanallah, schaut mal, was für eine schöne Ayah. Allah sagt uns, das sind die Besten. Weil sie waren von Anfang an dabei. Sie haben sozusagen die Qualen mitgemacht. Sie hatten das Anstrengendste in diesem Leben. Sie haben das gelebt, liebe Geschwister. Sie haben eine anstrengende Situation in diesem Leben durchlebt. Und deswegen wird Allah Azza wa Jal ihnen am meisten geben. Aber auch trotzdem, diejenigen, die später dazu gekommen sind, sie werden bei Allah Azza wa Jal nicht traurig sein müssen. Das ist das Wunderschöne, was Allah subhanahu wa ta'ala hier den großartigen Dienern mitteilt, liebe Geschwister. Das sind die Besten unter den Sahabern allgemein. Wer ist aber der Beste unter den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Das ist mit Ijma' aller Gelehrten. Wenn wir sagen Ijma', liebe Geschwister, dann meinen wir, alle Sahaba haben darin übereingestimmt. Dieser großartige Gefährte war niemand anderes außer Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Und so heißt es in einer Überlieferung, liebe Geschwister, bei Al-Bukhari, dass Ibn Umar radiyallahu anhu wa arda gesagt hat, und Alhamdulillah, wir haben eine Religion des Beweises. Wir erzählen nicht irgendwelche Lügen oder machen abends ein Lagerfeuer und jeder erfindet eine Geschichte. Das ist nicht unsere Religion. Unsere Religion ist قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة. An Ibn Umar wird berichtet, رضي الله عنه وارضى, er sagte, كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ. Er sagte, Ibn Umar radiallahu an, in unserer Zeit, zu Lebzeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben wir niemanden besser gesehen als Abu Bakr. Danach Umar radiallahu an und danach Uthman ibn Affan. Und dann haben wir keinen weiteren Unterschied zwischen den anderen Sahaba gemacht. Diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari, liebe Geschwister. Natürlich, wir haben heutzutage Leute, die sind Lügner. Möge Allah sie recht leiten. Wallahi, sie sagen nichts anderes als Lüge. Sie reden ohne Beweis, sie reden ohne Rechtleitung. Und zudem hassen sie die Leute, die an dem richtigen Glauben festhalten. Wer sind die? Die Schia, subhanallah, ihr wisst das alle. Möge Allah azza wa jal diese Leute recht leiten. Schaut mal, sie sagen ja, der Beste nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu. Und die überliefern uns bei Al-Bukhari, damit niemand einen Zweifel bekommt. Er wurde von seinem eigenen Sohn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib gefragt. Von seinem eigenen was? Sohn. Sein Sohn sagte zu ihm, قلت لي أبي. Ich sagte zu meinem Vater, أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wer waren die besten Menschen nach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Fragt Muhammad seinen Vater Ali ibn Abi Talib. Sein Vater Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda, der wahrlich kein Lügner war, er sagte Abu Bakr. Wer sagte das? Ali ibn Abi Talib mit seiner eigenen Zunge, Abu Bakr. Dann sagte sein Sohn weiter Muhammad. Er sagte Qultu thumma man? Dann fragte ich, wer danach? Er sagte Qala. Was denkt ihr? Umar. Dann Umar nach Abu Bakr, Umar. Dann sagte der Sohn, wa khashitu an yaqula Uthman. Dann habe ich Angst gehabt, mich gefürchtet, dass er, wenn ich ihn weiterfrage, jetzt wen nennt als letztes? Uthman. Deswegen sagte er, faqultu thumma anta. Dann sagte ich zu meinem Vater Ali, dann du? Ich wollte es bestimmen, dann du? Dann sagte Ali ibn Abi Talib radiallahu an, ma ana illa rajulun. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch unter den Muslimen. Allahu Akbar. Und er war tatsächlich eine Person, Allah hat ihn geliebt und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Aber schaut mal, wie bescheiden Ali ibn Abi Talib gewesen ist, liebe Geschwister. Und Ali ibn Abi Talib sagte selbst, liebe Geschwister, in einer Überlieferung, لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلبي مؤمن. In einem Herzen von einem Gläubigen passt nicht, und das Herz ist nicht groß, passen nicht die Liebe zu mir und der Hass zu Umar und Abu Bakr. Allahu Akbar. Das passt nicht in einem einzigen Herzen. Die Liebe zu mir und der Hass zu Umar und Abu Bakr. Hat Ali Umar und Abu Bakr gehasst? Antwort: Warum hassen diese irregehenden Shiasi? Bis sie gesagt haben, in einem Zustand, wal'iyadu billah, und das ist Kufr. Sie sagten, Iblis ist nicht so tief im Höllenfeuer wie Abu Bakr und Umar. Sondern erst kommt Iblis, dann kommt Abu Bakr und Umar ist auf dem Grund des Höllenfeuers. So haben sie gesagt. Wir sagen ihnen, wir werden sehen, wer ins Höllenfeuer kommt. Und wir werden sehen, wen Allah tatsächlich geliebt hat und wen nicht. A'udhu Billah. Überlegt mal. Und nur damit ihr Bescheid wisst, wisst ihr, warum sie Umar so abgrundtief hassen, liebe Geschwister? Umar hassen sie besonders, radiallahu anhu arda. Sowieso, er hat damals ihre Vorfahren verprügelt. Aber außerdem, wisst ihr, warum sie ihn hassen? Weil er Persien befreit hat von was? Von der? Feueranbetung. Er hat Persien befreit von der Feueranbetung und Umar, radiallahu anhu, hat dort die Flagge gehisst, la ilaha illallah. Deswegen hassen sie ihn, weil sie eigentlich wieder zurück wollen zur Feueranbetung. Aber sie können das nicht sagen, weil ihre lügnerischen Zungen diese Heuchelei in sich tragen. Sie haben eine Sache in der Religion, die nennt sich Taqiyya. Das bedeutet, was haben wir gelernt? Das bedeutet, sie lügen dürfen. Und wenn eine Person in dem heiligsten Feld lügen darf in der Religion, wo dann nicht? Sagt mir bitte, wo dann nicht? Ja, es kann sein, dass eine Person, der auch irre gegangen ist, ja, einer, der ist zum Beispiel Drogendealer, der hat eine Freundin, der macht Zinner, der trinkt Alkohol. Wenn du ihm sagst, schwör auf Allah, kribbelt es bei ihm dann? Ja oder nein? Weil da hat er was? Respekt noch davor. Wenn du ihm sagst, schwör auf anderes, der macht das. Aber wenn du sagst, schwör bei Allah, dass so ist, dann merkst du, es erfasst ihn irgendetwas. Der hat noch ein bisschen Respekt, aber diese Leute, bei ihnen ist alles verloren gegangen. In einem Herzen von einem Gläubigen vereint sich niemals die Liebe zu mir Ali, und der Hass zu Abu Bakr und Umar. Deutlich oder nicht? Deutlich, wallahi al-azim. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala sagt, in Majmu' al-Fatawa, liebe Geschwister, لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين إن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر بل ولا من أبي بكر وحده. Niemand unter den Gelehrten, natürlich wir reden hier von den Gelehrten von wem? Von Schia oder von Ahl Sunna? Von Ahl Sunna wal Jama'a. Niemand unter diesen Gelehrten sagt, dass Ali wissender wäre als Abu Bakr al-Siddiq. Und niemand von den Gelehrten sagt, dass Ali die Religion besser verstanden hätte als Abu Bakr und Umar. Oder nur Abu Bakr alleine, liebe Geschwister. Und er sagt weiter, Sheikh al-Islam, Rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, wa mudda'i al-ijma'i ala dhalika min ajhali al-nasi wa akdhabihim. Er sagt, und diejenigen, die behaupten, es gibt ein Ijma', dass dass Ali besser ist als Abu Bakr, die sind die Unwissendsten und die größten Lügen. A'udhu Billah, wie kann es ein Ijma' auf einer Grundlage geben, wo die Beweise etwas anderes aussagen? Und wir kommen noch zu den Beweisen, liebe Geschwister, außer zu denen, die wir gesagt haben. Und er sagt weiter, Sheikh al-Islam, Rahmatullah alayh, بَلْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرَ الصُّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمُ مِنْ عَلِيٍّ. Und mehr als ein Gelehrter erwähnten den Ijma', das ist der richtige Ijma', den Ijma', dass Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه besser ist als Ali. منهم الإمام منصور ابن عبد الجبار. Unter ihnen der Imam Mansur ibn Abdul Jabbar, liebe Geschwister. Und er sagt weiter, أجمع العلماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي. Die Gelehrten von Ahl Sunnah wal Jama'a haben ein إجماع, dass Abu Bakr besser ist als Ali. وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. Und ich kenne niemanden, sagt Sheikh al-Islam, unter den Gelehrten, der eine andere Ansicht diesbezüglich hätte. وكيف وأبو بكر الصديق. Und das sind wichtige Worte. وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويأمر وينهي ويقضي ويخطب. Und wie auch, wenn sogar in der Zeit, wo der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gelebt hat, Abu Bakr al-Siddiq in dieser Zeit Fatwa gegeben hat. Was? Fatwa gegeben hat. In einer Zeit, wo der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gelebt hat. Und er hat das Gute geboten und das Schlechte verboten und er hat sogar Reden gehalten. Denn wer hat das alles gemacht, als der Prophet صلى الله عليه وسلم krank war? Na? Abu Bakr al-Siddiq, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie ihr wisst, er hatte schmerzhafte Tage vor seinem Tod. Und er hat sehr, sehr gelitten. Er war nicht mal in der Lage, vorzubeten, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Und in dieser Zeit hat er Abu Bakr beauftragt, dass er das Gebet anführt. Eine Frage, wer führt das Gebet unter den Muslimen an? Der Wissendste oder der weniger Wissendste? Der Wissendste. Ist klar die Sache, oder nicht? Eine Frau kam zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith bei Bukhari, als ob Allah uns sagen wollte, schaut mal, diese Überlieferung, die ihr alle vor euch habt, sind alle wo? In den authentischsten Büchern. In den authentischsten Büchern verzeichnet. Eine Frau kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte zu ihm, ja Rasulallah, was, wenn du nicht mehr da bist? Wen soll ich fragen? Er sagte, wenn ich nicht mehr da bin, dann fragst du. Okay. Abu Bakr. Bitte schön. Warum akzeptieren diese Schia das nicht? Weil sie in ihren Herzen was? Krankheit haben. Möge Allah uns vor diesen Krankheiten bewahren. Liebe Geschwister, Wallahi, ich persönlich, wenn ich über Omar und Abu Bakr lese, liebt ihr sie mehr danach oder nicht? Du liest, wie er den und den verprügelt hat. Du sagst, Subhanallah, wie sehr liebe ich dich, ja Omar. Ja, weil er sie zu Recht verprügelt hat. Er hat sie zu Recht verprügelt. Er hat das nicht einfach so gemacht. Als er gesehen hat, dass Leute ohne Wissen über den Koran geredet haben, hat er sie in eine Grube reingeworfen und sie so vermöbelt, bis die Leute gesagt haben, oh Omar, wenn du mich töten willst, du kannst es. Du bist in der Lage dazu. Aber wenn du mich erziehen willst, du hast es geschafft. Manchmal hilft nur ein Stock. Wallahi al-Azim. Es gibt Leute, bei denen hilft nur was? Ein Stock. Aber leider können wir das hier nicht umsetzen. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister, schaut mal, wie gewaltig die Beweise sind auf unserer Seite. Aisha radiallahu anha, sie berichtet, dass sie eines Tages zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sein Bett herankam und er war krank. Was? Er war krank, liebe Geschwister. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr, id'i li Aba Bakr, Abaki wa Akhaki. Rufe mir Abu Bakr, deinen Vater und deinen Bruder. Hatta aktuba kitaban. So, dass ich ihnen was aufschreiben kann. Was wollte er ihnen aufschreiben sein? Testament. Er sagte, fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yuqal wa yaqul qa'il ana awla wa ya'ba Allah wal mu'minun illa Aba Bakr. Subhanallah al-Azim. Wallahi, schaut mal, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Zeitpunkt gesagt hat. Und das Khalifat ist noch nicht in andere Hände übergegangen. Er sagte in dieser Zeit, wo er krank war, er sagte zu Aisha radiallahu anha, rufe mir Abu Bakr und rufe deinen Vater und rufe auch deinen Bruder, damit ich etwas schreiben kann. Denn ich habe Angst, dass ein ehrgeiziger Mensch kommen wird und er wird sagen, ich habe mehr Anrecht auf das Khalifat als Abu Bakr. Ich habe mehr Anrecht auf das Kalifat als Abu Bakr. Und Allah lehnt dieses ab und die Gläubigen lehnen dieses ab. Allahu Akbar. Allah lehnt dieses ab und die Gläubigen, liebe Geschwister. Das ist für uns ein klarer Beweis, dass dieser großartige Sahabi, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, dass er das rechtmäßige Erbe bekommen sollte. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nie in klaren Worten gesagt hat, aber all seine Handlungen deuten darauf hin, dass wer es sein sollte? Abu Bakr, und es ist ein Ijma' der Gelehrten. Insofern ist das für uns eine klare Sache, liebe Geschwister. Wie viele Jahre bestand das gesamte Khalifa? Und ich möchte nur, damit ihr eine Sache wisst, liebe Geschwister. Allah wird uns niemals erniedrigen, solange wir an seine Gesetze festhalten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ. Diejenigen, denen wir die Oberhand gegeben haben, denen wir den Sieg gegeben haben, sie haben bestimmte Eigenschaften gehabt. Was haben sie gehabt? Sie verrichten das Gebet und entrichten die Zakat. Und sie gebieten das Gute und verbieten das Schlechte. Habt ihr in dieser Zeit gesehen, dass nur einer von den Khulafa erniedrigt wurde von Allah? Bitte sagt mir eine Antwort. Ja oder nein? Warum? Weil sie alle an diese Sache festgehalten haben. Sie haben gebetet, sie haben die Zakat entrichtet, sie haben das Gute geboten und sie haben das Schlechte verboten. All das, was wir in unserer Zeit nicht mehr machen. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal Kuffar, möge Allah sie bestrafen für das, was sie mit den Muslimen machen. Allah hat diese Kuffar über uns eingesetzt und sie erniedrigen uns. Subhanallah al-Azim. Wie viele Leute von uns macht das gar nichts aus? Die interessiert das gar nicht. Ja, dann ist das halt so, sagt er. A'udhu billah. Wallahi, der soll Allah Azza wa Jal darum bitten, dass Allah ihm ein neues Herz schenkt. Wenn jemand diese Situation in all den Ländern sieht, wie die Muslime abgeschlachtet werden und sein Herz zerreißt sich dabei. Dieser Mensch, leider, er hat kein Herz mehr. Er soll Allah Azza wa Jal darum bitten, dass er ein Herz hat. Solange diese Khulafa al-Rashidin sich daran gehalten haben, Allahs Gesetze umzusetzen, hat Allah Azza wa Jal ihnen immer die Stärke und die Kraft gegeben, liebe Geschwister. Niemand hat sich getraut, sich mit ihnen anzulegen, auch wenn sie in der Unterzahl gewesen sind. Wenn die Könige gehört haben, die Sahaba sind auf dem Weg, um die Könige zu bekriegen, dann haben die Könige gesagt, passt auf Leute, zu ihren Armeen. Es kommen Leute zu euch, die lieben den Tod, wie ihr das Leben liebt. Es kommen Leute zu euch, die lieben den Tod, wie ihr das Leben liebt. Subhanallah al-Azim. Dann haben diese Leute, die Kuffar, Angst bekommen, obwohl sie in der Überzahl gewesen sind. Und manchmal haben wir von Schlachten gehört, wo Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu arda mit dran teilgenommen hat. In manchen Schlachten sagt er, habe ich 9 Schwerter kaputt gemacht. Überlegt mal, 9 Schwerter kaputt gemacht. Wie hat er gekämpft? 9 Schwerter hat er kaputt gemacht. Auf die Köpfe der Kuffar, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Diese Muslime haben vielleicht mit 20.000, 30.000 Mann gegen eine Armee mit über 100.000 Mann gekämpft und sie haben sie besiegt. Sie haben sie besiegt. Warum? Weil Allah Azza wa Jal ihnen Stärke gegeben hat. Mach dir niemals Sorgen, ob du mehr in der Anzahl bist als andere Leute. Denn bei Allah zählt die Anzahl oder zählt nicht? Antwort, nein. Wo ist der Beweis? Allah sagt im Koran über die Sahaba radiallahu anhum, und es ging um die Schlacht von Hunayn, als euch eure Zahl gefallen hat, o ihr Sahaba, weil ihr wart ungefähr 10.000 Mann mehr als der Feind und wir euch den Verlust gegeben haben. Und wir euch trotzdem verlieren gelassen haben. Warum? Weil Allah hat sie erzogen, die Sahaba. Sie haben gedacht, wir sind so eine gewaltige Anzahl, also wir werden schon siegen aufgrund unserer Anzahl, aber der Sieg, er kommt nicht durch die Anzahl, sondern er kommt durch den Glauben. Und den Glauben, wenn Allah Azza wa Jal ihn in deinem Herzen sieht, dann wird er dir den Sieg geben. Aber die Sahaba haben in diesem Zeitpunkt nicht so gedacht, deswegen hat Allah Azza wa Jal sie erzogen, liebe Geschwister. Und das ist die Sache, dass die Khalifen, dass die Khulafa in dieser Zeit eine geehrte Stellung hatten bei Allah subhanahu wa ta'ala und das Khalifat, wie der Gelehrte hier sagt, und er führt einen Beweis an, خلافة النبوة 30 سنة. Das Khalifat nach dem Prophetentum wird 30 Jahre andauern. ثم يُبْتِ اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء أَوْ الْمُلْكِ. Danach wird Allah Azza wa Jal sein Königtum geben, wem er will. Schaut mal, diese Überlieferung war zu der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, das Khalifat wird nach dem Prophetentum 30 Jahre andauern. Subhanallah, wer kann so etwas wissen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, wie lange ist er geblieben? Wie lange war er Khalif? Wallah, lernt eure Vorbilder kennen, liebe Geschwister. Lernt sie kennen. Na, 2 Jahre, richtig. 2 Jahre und 3 Monate. Wie lange war Omar Khalif? 12. 10 und 9. Nicht raten. Ihr kriegt heute keine Schlumpf ohne Gelatine. Nicht raten, na. 10 Jahre und 6 Monate. Sehr gut. Uthman blieb wie lange? 12 Jahre. Und Ali ibn Abi Talib blieb? 4 Jahre. 4 Jahre und 9 Monate. Jetzt rechnet mal alles zusammen, das sind knapp 30 Jahre. Wann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt? Als er das schon erlebt hat oder noch nicht erlebt hatte? Beweis für sein Prophetentum. Wer kann so etwas wissen? Ja, wenn dich einer gefragt hätte damals, wie lange wird Hitler an der Macht bleiben? Wüsstest du das oder nicht? Vorher. Aber wer weiß alles? Allah Azza wa Jalla, liebe Geschwister. Circa 30 Jahre waren das gewesen. Dann war der erste muslimische König Muawiyah radiallahu anhu arda, und er war der Beste unter denen, die ihm danach gefolgt sind, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Und wir sollten wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer darauf hingewiesen hat, dass er diese beiden Personen nicht einfach so außer Acht lassen sollte. Und zwar Abu Bakr und Umar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte einmal in einer Überlieferung bei Abu Dawud, Inni la adri ma qadru baqai. Ich weiß nicht, wie lange ich noch am Leben sein werde. Inni la adri ma qadru baqai fikum. Ich weiß nicht, wie lange ich noch unter euch verweilen werde. Faqtadu billadaini min ba'di wa ashara ila Abi Bakr wa Umar. Aber folgt den beiden, auf die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat, und es waren Abu Bakr und Umar. Klare Beweise oder nicht? Klare Beweise für ein Herz, das die Wahrheit akzeptiert, und keine Beweise für ein Herz, was Krankheit enthält, liebe Geschwister. Einmal sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie von Abu Bakr berichtet wurde, er sagte einmal, sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum ru'ya. Wer von euch hat einen Traum gehabt? Wer von euch? Und manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gefragt. Das ist auch Sunnah, aber nicht jedes Mal, ja? Dass du dich immer nach dem Fajr-Gebet umdrehst. Wer von euch hat geträumt? Sowieso für viele Leute ist der Traum wichtiger als der Beweis aus Koran und Sunnah. Wallahi, du siehst das bei manchen Leuten, wie sie dem Traum eine Bedeutung geben und sie vergessen was? Koran und Sunnah. Ibn Sirin, rahmatullah alayh, wann auch immer er gefragt wurde, ich habe im Traum dieses und jenes gesehen, etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Er hat eine ganz einfache Antwort den Leuten gegeben. Er sagte, leb dein Leben als ein guter Gläubiger. Was auch immer du im Traum siehst von Schlechtem, es wird dich nicht beeinflussen, weil du in deiner Wahrheit warst, gut oder schlecht lebst. Gut lebst. Habt ihr verstanden? Wenn du ein wahrer Gläubiger bist, du machst deine Pflichten und du tust das Gute und du lässt das Schlechte, egal was du träumst, dieser Traum wird dich nicht in deinen Taten beeinflussen. Oder eine Person, der macht nur Schlechtes, ja, die ganze Zeit, ist er mit schlechten Dingen beschäftigt, dann eines Tages, der bekommt einen Traum, er ist irgendwo auf dem Mond und dann kommt so ein Licht und bedeckt ihn, dann sagt er, ach, Allahu Akbar, ich wusste, ich bin der Beste. Wenn du ein schlechtes Tunder bist, kannst du träumen, was du willst. Dann merkt man, dass du ein Träumer bist. Dass du dich von so einem Traum beeinflussen lässt. Die Wahrheit ist das Ausschlaggebende, nicht der Traum. Heißt es, die Träume haben gar keine Bedeutung? Doch, Träume haben Bedeutung, aber die Wahrheit ist der Maßstab und nicht der Traum, liebe Geschwister. Der Prophet sallam sagte, Marra'a minkum ru'ya. Wer von euch hat heute einen Traum gesehen? Dann sagte ein Mann, Ana ra'aytu, ich sah, ka'anna mizanan nazala minas samaa. Ich habe gesehen, als ob eine Waage vom Himmel herabkommt. Fawuzinta, er sagte weiter, der Sahabi, Fawuzinta anta wa Abu Bakr. Anta wa Abu Bakr, farajahta bi Abi Bakr. So sah ich, dass du im Vergleich zu Abu Bakr gewogen wurdest. Du, O Gesandter sallallahu alaihi wasallam, du wurdest im Vergleich zu Abu Bakr gewogen und du warst schwerer als Abu Bakr. Fawuzina Umar wa Abu Bakr, farajaha Abu Bakr. Dann wurde Abu Bakr im Vergleich zu Umar gewogen und wer war schwerer? Abu Bakr war schwerer. Wawuzina Umar wa Uthman, farajaha Umar. Und Umar wurde im Vergleich zu Uthman gewogen, wer war schwerer? Umar radiallahu anhu arda, thumma rufi' al-mizan. Dann wurde die Waage wieder weggenommen. Subhanallah al-Azim. Das bedeutet, liebe Geschwister, das ist auch ein Beweis für uns, wer die Besten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Und wir beenden, liebe Geschwister, wer hatte das Recht auf das Khalifat nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Erstmal sollten wir eine Sache verstehen. Wir sind immer noch bei diesen irregegangenen Schia. Natürlich ein Hauptthema von ihnen ist, dass sie sagen, Ali hat mehr Recht auf das Khalifat gehabt als Abu Bakr. Dann lasst uns die Sache beleuchten, liebe Geschwister. Wir haben gesagt, Abu Bakr war 2 Jahre Khalif, richtig? Nein, danach kam Umar, er war über 10 Jahre Khalif. Dann kam Uthman, er war über, wie lang? 12 Jahre. 12 Jahre Khalif. Und dann kam Ali, er war? 4 Jahre, sehr gut. Alhamdulillah, passt ihr auf, sehr gut. Seid ihr in der Schule auch so gut? Na, ich habe damals immer, wenn ich in der Schule war, ich habe die Siegerurkunde von oben gelegt, weil ich im Sport gut war und die Noten waren schlecht. Ich dachte, mein Vater guckt immer erst auf die Siegerurkunde, aber den hat sie gar nicht interessiert, er wollte die Noten sehen. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, schaut mal, subhanallah. Erstmal haben wir gesagt, Ali, wenn er wirklich das Khalifat hätte bekommen sollen, warum hat er sich nicht beschwert? Okay. Er war in der Zeit von Abu Bakr an seiner Seite. Über 2 Jahre. Nehmen wir an, er hatte Angst vor Abu Bakr. Machen wir mal das Spielchen. Danach, warum hat er nichts gesagt, nachdem Umar das Khalifat bekommen sollte? Warum hat er nicht gesagt, nicht Umar, sondern ich. Aber er schien ihn nicht zu interessieren. Auch als Umar weg war, warum hat er nicht gesagt, warum Uthman und nicht ich? Spätestens als er selber Khalif wurde, war er nicht in der Lage, als ein Khalif zu sagen, mir wurde Unrecht getan. Antwort? Ja oder nein? Ja oder nein? Kann er das als Khalif sagen oder nicht? Wer ist ein Khalif? Wer traut sich mit dem Khalif etwas? Deswegen, er hätte doch spätestens dann sagen können, ich bin der Berechtigte gewesen, Abu Bakr hat mir Unrecht getan und auch Umar hat mir Unrecht getan und auch Uthman hat mir Unrecht getan. Aber nichts von diesen Worten, sondern er hat neben allen rechtmäßig gestanden und hat ihm geholfen im Khalifat, liebe Geschwister. Und zudem noch, die sagen, die Lügner, dass Ali ibn Abi Talib, radiallahu anh, Abu Bakr nicht die Bay'a gegeben hat. Was bedeutet Bay'a? Bay'a bedeutet Treueeid. Das heißt, dass er letztendlich sein Einverständnis auch dafür gegeben hat. Er hat dem zugestimmt. Erstmal sollten wir wissen, das ist eine reine Lüge, was sie sagen. Wir haben 2 Überlieferungen, die bezüglich dieses Themas klar sind. Eine von Aisha radiallahu anha, sie sagte, dass Ali ibn Abi Talib 6 Monate nachdem Abu Bakr, nachdem Abu Bakr Khalif geworden ist, ihm die Bay'a gegeben hat. Eine andere Überlieferung bei Al-Bayhaqi und Ibn Hibban und auch Sahih, liebe Geschwister, sie sagt, dass Ali ibn Abi Talib am 2. Tag Abu Bakr die Bay'a gegeben hat. Okay, das sind 2 Überlieferungen. Jetzt eigentlich sollte uns das nicht interessieren. Ob nach 2 Tagen oder nach, er hat sie ihm gegeben. Aber damit wir auch etwas an Wissen zunehmen, das ist nicht schlimm, liebe Geschwister. Ja? Wenn man Wissen bekommt, dann heißt es nicht, man wird hässlicher oder dicker oder bekommt Pickel, weil manche haben Angst vor Wissen. Der sagt, was, Wissen ist? Und dann atmete er tief aus. Subhanallah. Das Wissen ist das, was dich glücklich macht, wenn du es nur wüsstest. Auf jeden Fall, schaut mal, liebe Geschwister, Abu Bakr, ihm wurde die Bay'a gegeben von Ali radiallahu anhu. Nach einer Überlieferung nach 2 Tagen, nach einer anderen Überlieferung nach 6 Monaten. Wie können wir diese Überlieferung zusammenbringen? Ganz einfach. Sa'id radiallahu anhu, der gesagt hat, nach 2 Tagen, er hat das gesehen, nach 2 Tagen. Und in der Religion haben wir eine Regel. Derjenige, der etwas bestätigt, ist vorzuziehen als einer, der etwas verneint. Klar oder nicht? Haben die Sahaba gelogen? Antwort. Wir wissen, die Sahaba waren alle was? Vertrauenswürdig. Und Aisha hat das mitbekommen nach 6 Monaten. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ein gesundes Herz hat kein Problem damit. Oh, sagen wir auch nach 6 Monaten, sagen wir auch nach 1 Jahr. Okay, aber er hat sie ihm gegeben. Also heißt das, war er zufrieden oder nicht? Natürlich. Das ist die Sache. Und warum machen Leute so ein großes Problem damit? Und dann, liebe Geschwister, und das seht ihr immer, das machen auch die Kuffar, aber auch die Schia machen das. Sie kommen auf einmal mit Überlieferung von dir. Normalerweise nehmen sie unsere Überlieferung, ja oder nein? Sie haben sogar einen eigenen Bukhari. Wisst ihr das, ja? Wenn sie sagen, wenn ein Schia sagt, das ist bei Bukhari überliefert, er meint nicht den Bukhari von Ahlus Sunnah wal Jama'a, sondern er meint den Bukhari von Ahlul Bid'a und Schia. Versteht ihr? Dann sagen sie, das ist bei Bukhari überliefert. Wer ist der Bukhari? Unser Bukhari? Nein, das ist nicht der Bukhari. Das ist Abu Dawal. Der hat so mal an Himar, ja, Rawal Himar an Himar. Der Esel berichtet vom Esel. Ich meine es im Ernst. Wallahi al-Azim, ich mache keine Witze darüber. Sie sagen, ein Esel hat vom Esel überliefert. Dann sagen wir, wer ist der Hauptesel? Das ist die Sache. Das ist die Sache. Ein Esel überliefert vom Esel? Ja, man soll sich schämen, liebe Geschwister, dass man sich in diesen Tagen, wal-iyadu billah, in so einem Zustand einen Muslim nennt und man bringt Überlieferungen von Esel. Möge Allah azza wa jalla uns bewahren. Auf jeden Fall, hier in diesem Zusammenhang, wir wissen, Bukhari existiert, liebe Geschwister, für uns, ja. Aber sie haben dann eine Überlieferung genommen, wo der Prophet Muhammad s.a.w. sagte zu Ali radiallahu anhu, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Er sagte, أَمَا تَرْضَى أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيٍّ بَعْدَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ. Er sagte zu ihm, willst du nicht damit zufrieden sein, dass du für mich so bist wie Harun für Musa? Wie Harun für Musa. Harun und Musa, beide waren was? Propheten. Willst du nicht damit zufrieden sein, dass du für mich so bist wie Harun für Musa? Lass uns mal ergründen, was die Geschichte davon war. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad s.a.w., er wollte zur Schlacht in Tabuk gehen. Und er hat aber Ali gesagt, dass er nicht mitgehen wird. Ali, du wirst hier bleiben. Und Ali war ein tapferer Kämpfer. Er wollte immer dabei sein. Auch eine Schlacht, liebe Geschwister. Aber der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm gesagt, du bleibst hier. Stattdessen gehst du nach Al-Madina und bist dort mein Botschafter. Bist dort mein Botschafter. Was haben die Schia gesagt? Jetzt schaut mal. Jetzt haben hier die Gehirnzellen von ihnen angefangen zu bewegen. Was haben sie gesagt? Natürlich, was ist hier gemeint? Als Botschafter sein? Sein nächster Khalif. Sein nächster Khalif. Okay, Ali, wir haben gesagt, er wollte mitgehen. Und er wollte auch seine Männlichkeit beweisen. Seine Männlichkeit beweisen jetzt natürlich nicht für sich persönlich, sondern er zeigt dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, ich kämpfe für den Sieg, ich kämpfe für den Glauben und so weiter und so fort. Schaut mal, subhanallah al-Azim, dann heißt es, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, willst du nicht in der Stellung sein wie Harun für Musa? Jetzt haben die Schia gesagt, seht ihr, das ist der Beweis. Harun und Musa, das bedeutet was? Dass wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam solche Worte sagt, dann meint er indirekt damit, Ali, du bist mein nächster Khalifa. Okay. Wie Harun für Musa, okay. Al-Qurtubi rahimullah ta'ala sagt in seinem Tafsir, es gibt keine Meinungsverschiedenheiten darin, dass Harun vor Musa gestorben ist. Es gibt keine Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, dass Harun vor Musa, yani, wenn Musa zu ihm gesagt hat, du bist mein Nachfolger, wer ist vorher gestorben, Harun oder Musa? Harun. War er dann sein Nachfolger? Ja oder nein? Also, erlogene Geschichte. Erlogene Geschichte mit einem authentischen Hadith. Und das ist das Problem, dass viele Leute von uns heutzutage reinfallen. Der kriegt 2, 3 Überlieferungen, die total entfremdet wurden. Und schon siehst du, dass sein Herz sich dem Schia-Tum neigt. Und ich sage euch und ich warne meine Brüder, die haben eine besondere Masche, die Schia, um die Leute rumzukriegen auf Shabab. Und wir haben das schon mittlerweile auch gehört von den Brüdern. Wir haben Leute gehabt, die haben hier damals gesessen, bei uns in den Unterrichten, die haben das Schiitentum angenommen. Wal-iyadu billah. Überleg mal, der hat seine Religion, was? Verlassen und gewechselt. Wal-iyadu billah. Dieser hat einen Grund gehabt dafür. Die Schiiten, sie haben eine Sache, mit denen sie Jugendliche locken. Was denkt ihr, was ist das? Die Mut'a. Wisst ihr, was die Mut'a ist? Das ist die Zeitehe. Ich nenne es Prostitution, denn das ist nichts anderes. Da kommt ein Mann und eine Frau, er gibt ihr ein Geschenk und dann darf er sie für 5 Stunden heiraten. Passt auf und hört auf meine Worte. Er darf sie für 5 Stunden heiraten, für 1 Woche, für 3 Wochen, für 5 Wochen. Wie lange er möchte. Was ist das? Prostitution. Tradition. Auch mit Braut. Nichts anderes. Er meint ja doch, er gibt dir ein Geschenk. Er gibt dir ein Geschenk, das die Braut gab. Na, und so heiratet er sie. Und subhanallah, als ich bei der Hajj war, dann habe ich mich gewundert, weil da waren diese schwarzen Gesichter, wenn ich sage schwarzen Gesichter, wer hat schwarze Gesichter? Die Schia, möge Allah sie recht leiten. Die haben blutjunge Mädchen um sich gehabt. Du siehst das. Die haben wirklich dort einen Mullah, der hat 5 bis 10 blutjunge Mädchen um sich. Die sind alle so in dem Alter von 14 bis 18 Jahren. Danach habe ich einen Chef gefragt, ich habe ihm gesagt, warum laufen sie so provozierend mit den Mädchen um sich herum? Er sagte, damit sie andere Leute einladen zum Mutter. Wo? Mitten in der Hasch. Blutjunge Mädchen. Und die suchen nicht irgendwelche Mädchen, ja? Die suchen hübsche Mädchen. Und dann verderben sie die Jugendlichen. Und überleg mal, ein Jugendlicher heute, der hat ein hübsches Mädchen vor sich. Ich meine, der ist ein Hormon mit 2 Füßen. Wenn er die sieht, dann fängt er an zu greifen. Richtig? Ja, dann geht er mit und manche haben dafür ihre Religion verlassen. Möge Allah uns bewahren. Wallahi, das ist das Übel in dieser heutigen Zeit. Deswegen, liebe Geschwister, man darf im Halal heiraten, aber man darf nicht heiraten mit der Absicht, sich gleich wieder scheiden zu lassen. Das ist Haram. Der Prophet s.a.w. sagt in einer Überlieferung bei Imam Muslim, dieses ist verboten bis Yawm al-Qiyamah. Verständlich oder nicht? Ja oder nein? Yani, was haben diese Leute verstanden vom Hadith? Gibt es noch einen Zeitraum zwischen jetzt und Yawm al-Qiyamah? Ich weiß nicht, was sie verstanden haben. Bis Yawm al-Qiyamah, hat er gesagt. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ich will es nicht zu lang vor euch machen. Ich hoffe, dass man heute einen kleinen Eindruck bekommen hat, liebe Geschwister, wer die edlen Sahaba waren und wem das Recht gehörte, dass er das Khalifat bekommen hat. Wie gesagt, wir werden noch 2 Unterrichte machen und dann sind wir durch mit dem Buch. Möge Allah azza wa jalla uns reichlich belohnen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wer möchte, kann Fragen stellen. Die Frauen können ihre Fragen aufschreiben. Insha'Allah ta'ala. Aber bitte klar und verständlich und keine Romane. Barakallahu fik. Nein. Viel gefallen. Derjenige, der von Allah geliebt wird, den müssen wir auch lieben. Nein. Und davon kann man sagen, das ist zur Bedingung der Shahada gehört, zur Mahabba, dass man diejenigen liebt, die Allah auch liebt und die der Prophet Hassan auch bestätigt hat? Nein. Der Bruder stellt eine gute Frage. Gehört es zu den Bedingungen der Shahada? Wir wissen, die Shahada hat 7 Bedingungen, liebe Geschwister. Die sollte jeder Muslim kennen. Das ist bei uns nicht so, dass man einfach sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah und dann ist alles gut. Nee, du musst auch wissen, was diese Shahada beinhaltet, dass du das mal und mal lernst, inshallah. Und eine von den 7 Bedingungen ist Al-Mahabba, die Liebe. Du musst lieben, was Allah und sein Gesandter lieben. Und du musst hassen, was Allah und sein Gesandter hassen. Natürlich, das gehört zur Bedingung. Eine Frage. Was über einen Muslim, was ist das Urteil über einen Muslim, der Abu Jahl liebt? Der zum Beispiel sagt, nein, ich liebe Abu Jahl, der war Muslim und der ist kein Kafir, das stimmt nicht. Der ist Kafir. A'udhu billah. Oder überlegt mal, es gibt Leute, ihr kennt die Sura Tabbat yada abi lahabin wa tab. Es gibt hier eine Person, der erwähnt wird, wer ist das? Abu Lahab. Die Shia sagen, es ist unbeliebt, diese Sura zu rezitieren, weil Abu Lahab von Ahlul Bayt ist, mashaAllah, tabarakallah. Von Ahlul Bayt. Von Ahlul Damar ist er. Von den Leuten der Zerstörung. Aber nicht von Ahlul Bayt. Schaut mal, bis zu welchem Niveau sie gehen. Der sagt dir, es ist unbeliebt. Wenn er sieht, dass du so eine Surah rezitierst, der kriegt das Grausen. Möge Allah uns bewahren. Und an alle, die Arabisch sprechen können, ich habe ein Büchlein über die Shia. Ein großartiger Mensch hat dieses Büchlein geschrieben. Und dieses Büchlein hat dazu geführt, dass Tausende von Jugendlichen den Weg zur Rechtleitung Alhamdulillah wieder gefunden haben. Dieses Buch ist in Einzelheiten zerlegt mit allen Beweisen, das ist aber auf Arabisch. Wer das haben möchte, kann gerne auf mich zukommen. Dieses Buch, yani, lässt keine Frage mehr offen über Schiismus und der wahre Weg von den Sunniten. Wer das haben möchte, wie gesagt, kann das gerne haben. Das sind nur 150 Seiten ungefähr. Na, Allah wird die Lage der Menschen nicht ändern, bis sie das geändert haben, was in ihnen ist. Nein. Wie ist es ja? Das ist ja auch geltend für uns, weil wir leben ja mit dem Koran. Ab wann weiß man, dass man sozusagen das Richtige beigetragen hat und man nicht damit betroffen Nein. ist. Der Bruder stellt eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr gute Frage. Und diese Frage sollte sich jeder von uns stellen, liebe Geschwister. Wann wissen wir, dass wir gute, praktizierende Gläubige sind? Ganz einfach, der Koran und die Sunna sind ein Spiegelbild. Nicht du sagst über dich, ich bin ein guter Mensch, sondern damit du ein guter Mensch bist, musst du wo erstmal reinschauen? In Koran und Sunna. Was du darin wiederfindest von guten Eigenschaften, die Koran und Sunna bestätigen, das ist gut bei dir. Was du auch immer darin findest von schlechten Eigenschaften, die Koran und Sunna abgelehnt haben, das musst du ändern. So ist die Sache. Spiegelbild ist Koran und Sunna. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Aisha radiallahu anha, und die Überlieferung ist so schön, als sie gefragt wurde, wie war der Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sie sagte, er war ein Koran mit zwei Beinen. Ein laufender Koran. Allahu Akbar. Das heißt, alles, was im Koran drinsteht, überlegt man. Seid nicht zornig, macht nicht das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das alles umgesetzt. Allahu Akbar. Verzeih. Ist das Verzeihen immer leicht? Nein. Wo findest du so etwas? Und sie sagen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Terrorist. Wallahi, ihr seid die Terroristen. Ihr seid die Terroristen und niemand anderes als ihr. Und wir zeigen mit euch auf den Weg. Wir zeigen mit dem Finger auf euch. Wenn dieser Barmherzigste, niemand war besser als dieser Mensch. Dieser Barmherzigste Mensch, er war der Beste aller Geschöpfe. Das sagt Allah Azza wa Jal. Und deswegen interessiert uns nicht mehr, was ihr sagt. So sind wir Muslime. Tut uns leid, ihr könnt uns nicht ändern. Es sei denn, ihr wollt uns töten. Aber dafür werdet ihr auch neue Gesetze brauchen. Na. Kann man sagen, weil Ali der viele Khalife ist, dass er der viele Beste ist? Von allen kann man sagen, dass Ali radiallahu anh, weil er der vierte Khalif ist, die Reihenfolge bei Ahlus Sunnah wal Jama'a ist klar. So wie sie auch mit den Khulafa war. Na? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiallahu anhum ajma'in. Na? Hey, liebe Geschwister, inshallah ta'ala laden wir euch herzlichst zur Khutbah ein am Freitag. Ich weiß immer, wenn ich sage, wir laden euch ein, dann denkt ihr immer zum Grillen oder irgendwas. Wir laden euch zur Khutbah ein, das ist besser, inshallah ta'ala. Und wir werden ein sehr, sehr wichtiges Thema behandeln. Um 13.30 Uhr beginnt unsere Khutbah. Barakallahu fikum wa jazakum la khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich denke so, dass ich kann. Warte, ja, ja. Warte.